Deutschlandfunk Kultur Tonart. Mein Kollege Jan Tengeler hat sich durch die Neuerscheinungen durchgehört, durch die aktuellen im Bereich Jazz und stellt uns, wie es so seine Art ist, seine drei Lieblinge aus diesen aktuellen Neuerscheinungen vor. It's all about groove, it's all about feel, it's all about trying to find something real. People tell me that I'm crazy. Well, maybe I'd rather be crazy than just lazy. I'd sail a ship across the sky if I could tell you why it's all about truth and not about gain. It's all about love. Sarah McKenzie hat ihre Jazz-Lektion gelernt. Im Stile der großen Standards schreibt, singt und spielt sie inzwischen ihre eigenen Songs. Aber auch das ist nur eine Facette der australischen Musikerin, die ihre Karriere inzwischen erfolgreich von Paris aus gestaltet. Ihr letztes Album, Paris in the Rain von 2017, war für die 31-jährige Musikerin ein großer Erfolg, an den sie jetzt mit Secrets of My Heart anschließen möchte, auch mit brasilianischen Einflüssen. When you come along, why don't you come and play a song? Denada. You're welcome just to be to come along and sing with me. Denada, eine Komposition, die Sarah McKenzie in Rio de Janeiro geschrieben hat, eingespielt mit Mitgliedern der ehemaligen Band von Antonio Carlos Jobim. Secrets of My Heart zeigt, wie facettenreich McKenzies Musik ist. Einen wirklich eigenen Klang, eine unverkennbare Stimme hat sie aber noch nicht entwickelt. Eine unverwechselbare Stimme hat der Gitarrist Bill Frisell seit langem. Sphärisch, reduziert und nuancenreich. Seit den frühen 80er Jahren verzaubert er damit das Jazzpublikum. Ungebrochen ist seine Kreativität. Nach 2017 legt er jetzt bereits das zweite Duo-Album mit dem Kontrabassisten Thomas Morgan vor. You Only Live Twice. Bill Frisell und Thomas Morgan interpretieren ein James-Bond-Titelstück. Ansonsten würdigen sie den Jazz-Querdenker Thelonious Monk, unter anderem mit dem Stück Epistrophe. Und so lautet auch der Albumtitel. Ihre improvisatorischen Fähigkeiten kommen im intimen Zweiergespräch auch in dieser Live-Aufnahme aus dem berühmten New Yorker Village Vanguard besonders gut zur Geltung. Eine junge Band ist das Münchner Quintett Phaser, das jetzt mit Nadi ihr zweites Album vorlegt. Im Vordergrund steht das behutsame Zusammenspiel von Gitarre und Trompete, das von einer untergründig druckvollen Rhythmussektion mit zwei Schlagzeugern vorangetrieben wird, unter anderem mit Anklängen an den Afrobeat. Nadi bezeichnen in der indischen Medizin Nervenbahnen, die sich durch den menschlichen Körper ziehen. Hier zieht sich ein feiner Puls durch das gesamte Album des Münchner Quintetts. Improvisierte Passagen wechseln mit auskomponierten Themen, polyrhythmische Grooves und Dubbässe sorgen für eine Grundierung, die auch im Club funktioniert. Das Ganze ist lyrisch und unaufdringlich, ohne jemals an Spannung zu verlieren. Phaser ist eine schöne Entdeckung. Hier zum Schluss also Phaser von ihrem Album Nadi, Musik war das. Außerdem empfohlen von Jan Tengler, Bill Frisell und Thomas Morgan mit ihrem Album Epistrophe und gut, aber vielleicht nicht sehr gut, Sarah McKenzie's Secrets of My Heart.